entzückt sich dein Gefühl. Er schläft. Du bist noch nicht der Mann, den Teufel festzuhalten. Umgaukelt Geister, ihn mit süßen Traumgestalten, versenkt ihn in ein Meer des Wahns. Doch dieser Schwelle, Zauber zu zerspalten, bedarf ich eines Rattenzahns. Nicht lange brauch ich zu beschwören, schon raschelt eine hier und wird sogleich mich hören. Der Herr der Ratten und der Mäuse, der Fliegen, Frösche, Wanzen, Läuse, befiehlt dir, dich hervorzuwagen und diese Schwelle zu benagen, so wie ihr sie mit Öl betupft. Da kommst du schon, herangehupft, nur frisch ans Werk. Die Spitze, die mich bannte, sie sitzt ganz vorne, an der Kante. Noch einen Biss, so ist's geschehen. Nun, Fauste, träume fort, bis wir uns wiedersehen. Bin ich denn abermals betrogen? Verschwindet so der geisterreiche Drang, dass mir ein Traum den Teufel vorgelogen und dass ein Pudel mir entsprang?